steige höher, Lerche steige in den leichenkalten Wind. Über unsere Menschenkette jubiliere, ach, es sind nur zu wohlbekannte Düfte, die da streifen süß durchs Land. Und die violetten Tücher flattern vielen aus der Hand, aus der Hand. In den tiefen Kettenspuren schmilzt der letzte graue Schnee. Drüben streiten auf dem Anger balde Blumen mit dem Klee. Das sie immer schöner werde unsere Welt mit jedem Tag. Lacht da jemand oder weinst du? Kuckuck, spottet es im Mark, im Mark. Welch Frühling, wie wir sangen, fort, du taugst nicht an das Licht. Du verstehst den freien Äther und die Frühlingsfreiheit nicht. Mensch, was für ein mieses Hoffen, dass wir morgen nicht verglühen und an den verfallenen Mauern einmal noch die Veilchen blühen, die Veilchen blühen. Lasst uns den Maien hauen, Liebste, bleiben wir uns treu. Holt die Drums und Klarinetten, spielt die alten Lieder neu. Bunte Bänder werden wirbeln, tanze dies und tanze das. Wenn wir da die Stange halten, Liebste, Liebste, wär das nicht schon was? Ja, das ist schon was.